Deutschlandradio Kultur. Länderreport. Querfeld ein. In jeder Hinsicht noch etwas, wo am vergangenen Wochenende in Berlin ja Marathon war, eine wichtige Übung in der Stadt, denn nicht selten passieren hier Dinge, da möchte man einfach weglaufen und zwar möglichst weit. In der Berliner CDU möchte die eine oder der andere sich ja auch lieber wegrennen nach wilden Sexismusdebatten, bei denen man durchaus den Überblick verlieren konnte. Kleine Maus, große süße Maus, der Henkel, dann der Tauber, die einen finden Sexismus, die anderen meinen, damit würden Opfer des richtigen Sexismus geschadet. Wir können also festhalten, die CDU kann offenbar nicht mal Sexismus richtig, aber sie kann ja noch lernen. Thomas Weinert zeigt, wie es laufen könnte. Er kann einem leid tun. Ohne diese empfindliche Zicke aus Mitte hätte er einen Marathon unter 4 Stunden laufen können, der Tauber Peter. Aber dann hält er überhaupt durch, der Held am Sonntag? Nummer 44532. Was für ein schickes Outfit und dann allein schon dieser Titel. Generalsekretär. Ein bisschen Uniform und ein bisschen was zum Gebrauchen. Na, der Tauber ist doch ein ganz leckeres Kerlchen. Ganz geile Glatze, fleischige Ohren. Südlich von der Absperrung heißt es warten, gaffen, schräg lästern. Und das nicht leise über das, was da lang rennt. Frischfleisch, wenn's jung ist, und etwas abgehangener die anderen. Sexismusdebatte am Straßenrand, aber richtig. Kilometer 36, der Marathon mitten durch den schwulen Berliner Kiez. Hey, wo ist er denn? Da! Süß ist er wirklich, der Tauber. Eine große, süße Maus, wie man derzeit in Berlin sagt. Der passt auch optisch zum Marathon. Ein echter Hingucker. Vegetarier und Veganer, die diskutieren jetzt auch über Sexismus. Typisch. Der Tauber, der macht ihn. Na, der Tauber hat ja mal erzählt, dass er bei den Vegan Runners dran gedacht hat, ob er nicht mal stattdessen lieber die Fleischerinnung an den Start kriegen wollte. Was ihm sicherlich ganz gut stehen würde und so. Da fällt einem sicherlich das eine oder andere zu ein. Was für ein Kerl, hat vor nichts Angst und ist deswegen Muttis Macher für die ganz Harten. Ups, Mutti geht ja jetzt auch nicht mehr. Die Sexismusdebatte erfasst Deutschland, wieder einmal. Wo leben wir hier eigentlich? Im Puritaner-Amerika oder in der liberalsten Hauptstadt der Welt? Kleine süße Maus, große süße Maus, geht's eigentlich noch? Politik und Medien in Spießigkeit vereint, der Rest des Landes gähnt. Kriegt hier jemand noch mit, wo die Musik spielt? Männer sind Schweine. Die Frage ist, wie man überhaupt so eine Diskussion immer wieder noch am Laufen hält. Männer vögeln alles, Männlein, Weiblein, Schafe. Das hat schon Woody Allen gewusst und ganze Filme darüber gedreht. Und es ist ja wahrlich nicht so, dass Frauen nicht auch mal außer Kontrolle geraten, wie die Kollegin in dieser Woche mit ihrer Überschrift »Nach Sexismusvorwurf die Schlammschlacht. Berliner CDU ganz tief. Hallo?« Ja, da muss man wirklich das Kopfkino gar nicht groß anmachen. Und wenn die flirtenden christlich-demokratischen Jungmütter nicht rankommen, weder an den Generalsekretär noch an die Themen, die wirklich relevant sind, dann wird eine Runde geschmollt. Erklärung? Wollt ihr sie wirklich hören? Männer sind so. Angeblich hat ja die Freundin vom Innensenator daneben gestanden, als die Mäuschen begrüßt wurden und nichts gesagt. Die Frau hat Verstand. Beim Henkel regt man sich ja darüber auf, dass er die Frau Behrens mit große süße Maus tituliert hat. Ja, das ist schon die gute Hand genug in einem professionellen Umfeld, aber im Grunde muss er froh sein, dass er nicht noch einen pädophilen Vorwurf am Hals hat, wenn er die ihren Tochter kleine süße Maus genannt hat. Mädchen, seid ihr dessen stets bewusst, Männer sind Schweine. Arm, aber sexistisch wäre ja vielleicht auch ein neuer Slogan für diese Stadt. Das war eine Satire von Thomas Weinert.